Der Veranstaltungstipp auf Radio Marabu. Der zweite Kölner Geigomarsch. Wir gehen für den spanischen Windhund auf die Straße. Am 29. Januar 2017, das ist ein Sonntag, um 12 Uhr geht es los. Wir treffen uns vor dem Bürgerhaus Stollwerk in der Kölner Südstadt. Die Geigos brauchen unsere Stimme, deshalb marschieren wir angesichts des Weltgeigotags am 1. Februar. Komm vorbei und marschier mit deinem Geigo mit. Besuch uns auch bei Facebook. Hallo, hier ist Dietmar von der DDR-Kaufhalle in Ilmenau, mitten in der Fußgängerzone. Mein Ladengeschäft gibt es seit Juli 2016. Und jetzt mal die kleinen Ohren zu, großen Ohren auf. Bei uns gibt es ihn, den Kreuz des Südens, da wo jeder böse Erinnerungen hat, aber wird heute noch lecker, lecker gerne getrunken. Nicht nur Kreuz des Südens, Eismint, Eierlikör, all die tollen Produkte von damals sind jetzt wieder im Geschäft. Danke. Gespräch mit Dietmar gleich in Gitter X, Marcel Fischer mit der besten neuen Musik, dem Klassiktipp und dem Interview Redward von Dürrenberg. Gleich Erich Kästner, der 13. Monat, vorgetragen von Hans-Peter Körner. Ja, hallo, hier ist Gabi Rückert und ihr hört Radio Marabu auf Sendung seit 1984. Aktuelle Termine Gabi Rückert. Am 1. Februar 2017 Kremmen in der Sana-Klinik Sommerfeld. Traditionskonzert zusammen mit Ehemann Ingo Koster. Am 10. März Woltersdorf Mute Urstromtal. Und am 8. April in Taucher im Café Esprit. Der Körner liest. Ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Radio Marabu. Erich Kästner, der 13. Monat. Wie sähe aus, wenn er sich wünschen ließe? Schaltmonat wär, vielleicht Elfember hieße? Wem 12 genügen, dem ist nicht zu helfen. Wie sähe er aus, der 13. von 12. Der Frühling müsste blühen in holden Dolden, Jasmin und Rosen hätten Sommerfest und Äpfel hingen mürb und rot und golden im Herbst geäst. Die Tannen träten unter weißbeschneiten Kroatenmützen aus dem Birkenhain und kauften auf dem Markt der Jahreszeiten Maiglöckchen ein. Adam und Eva lägen in der Wiese und liebten sich in ihrem Veilchenbett, als ob sie niemand aus dem Paradiese je vertrieben hätt. Das Korn wär gelb und blau wären die Trauben, wir träumten und die Erde wär ein Traum. 13. Monat, lass uns an dich glauben, die Zeit a Traum. Verzeih, dass wir so kühn sind, dich zu schildern. Der Schleier weht, dein Antlitz bleibt verhüllt. Man macht, wir wissen's, aus 12 alten Bildern kein neues Bild. Drum schaff dich selbst aus unerhörten Tönen, aus Farben, die kein Regenbogen zeigt. Plünder den Schatz des ungeschehen Schönen. Du schweigst? Er schweigt. Es tickt die Zeit, das Jahr dreht sich im Kreise und werden kann nur, was schon immer war. Geduld, mein Herz. Im Kreise geht die Reise und dem Dezember folgt der Januar. Hallo, hier ist Kitty Solaris, ihr hört Radio Marabu mit Marcel Fischer. Stunde ging es mit Cigarettes After 6. Na, das haben wir doch gern. Kitty Solaris mit ihrer aktuellen Single Everything. Und das ist die neue von Temples, Stranger Be Forgotten.

Guitar X im Jahr 2017. Mein erster Gast im Jahr 2017 ist der Dietmar von der DDR-Kaufhalle Ilmenau. Hallo. Ja, hallo. Erzähl mal was. Du hast einen Laden in der Ilmenauer Einkaufsstraße. Ich habe die kleinste Kaufhalle der Stadt mit gerade mal 30 Quadratmetern Verkaufsfläche. Und was gibt es dort? Der Name lässt auf die DDR schließen. Genau, es gibt alles Produkte, die jetzt wieder hergestellt werden in der ehemaligen DDR und sogar noch Originalteile. Wo holst du das her? Also, geht los von Annaberg-Buchholz über Berlin bis zu Rotstern-Schokoladen, alles, was hier aus der Nähe kommt. Die Schokoladen sind aber nicht original. Nein, die werden ja schon weiß. Wer interessiert sich dafür eigentlich noch? Sind das vor allem ältere Menschen oder sind es auch junge? Die Generation von 20 bis zum Umfallen. Tatsächlich auch junge Leute, wie kommen die auf dich? Ganz viele junge Leute, die bei Facebook einfach bei mir schon mal lesen und das interessant finden. Ja, und es gibt was Interessantes zu sagen. In diesem Laden wird auch Musik zu hören sein. Zum Teil DDR-Musik, aber auch zum Teil Radio Marabu. Genau, wir machen das bestimmt zweimal die Woche. Und da machen wir einen Programmablauf auch, den werden wir dann hin und wieder auch posten. Wir werden dort auch CDs ausstellen von Künstlern, die wir hier auf Radio Marabu laufen. Da wird es ein kleines Regal geben. Erzähl doch mal. Da machen wir ein eigenes Regal, so wie für alle anderen sonderhaften Produkte auch. Und dann können die Leute sich gerne die CD mit nach Hause nehmen. So wird's laufen, wir räumen in den nächsten Wochen ein. Und dort stehen auch dann Rebecca Rain und Mick Evans. Das ist die neue Single Rock'n'Roll auf Radio Marabu. Zuerst auf Marabu. I'm alone and not with anyone. Through the shouts and music of the crowd down the road, boozing near the free car park, the bins and the alleyway of the Chinese restaurant, number 3 for 2 and number 4 for 1. We're going down like VHS while the able-bodied vultures monitor and pick at us. We're going down and it's no stress. I'm laying out for the knuckle-dragging exodus. We're going down like VHS while the able-bodied vultures monitor and pick at us. We're going down and it's no stress. We're going down like VHS. I think about the heat as it lowers itself on me. Past the closing hour, when the light in my phone starts to lose power. Through the karaoke it screams its name. You can't blame the betrayed in the snakes and ladders. We are the Baldrick Sun and Blackadders. We're going down like VHS while the able-bodied vultures monitor and pick at us. We're going down and it's no stress. I'm laying out for the knuckle-dragging exodus. We're going down like VHS while the able-bodied vultures monitor and pick at us. We're going down and it's no stress. We're going down like VHS. What do you do? But oh, oh, oh, laying on a boat, mate, look at you. But oh, oh, oh, laying on a boat, well, what do you do? But oh, oh, oh, laying on a boat, mate, look at you. Look at you. Able-bodied vultures monitor and pick at us. We're going down and it's no stress. I'm laying out for the knuckle-dragging exodus. We're going down like VHS while the able-bodied vultures monitor and pick at us. We're going down and it's no stress. We're going down like VHS. Sehr cool, die neue von Sleaford Mudz. Neuer Klassik-Tipp in der nächsten halben Stunde, Albrecht Meyer im Interview aus Berlin, Redward von Dürrenberg. Dann gibt es zweimal Ed Sheeran, er konnte sich wohl nicht entscheiden, hat gleich 2 aktuelle Singles auf den Markt geworfen. Und die wunderbare Bonnie Bentley stellt sich euch vor. Ja, ich bin Martin Schreier von der Sternkumpo Meisen, habe die Band 1964 gegründet und ich bin sehr froh, dass wir heute mit Radio Machabu eine schöne Sendung machen konnten. Diese steht on demand auf www.radiomarabu.de. Konzerte gibt es auch 27. Januar Castrop-Rauxel, St. Lambertus-Kirche, 3. März Zeulenroda-Triebes, die Dreieinigkeitskirche, am 31. März im Neuberienhaus in Reichenbach und am 30. April in der Brüderkirche in Altenburg. Es ging im 20. Jahrhundert. Jedes Land, jedes war entdeckt. Nur der kalte Pol im Süden. Der Veranstaltungstipp auf Radio Marabu. Der 2. Kölner Geigomarsch. Wir gehen für den spanischen Windhund auf die Straße. Am 29. Januar 2017, das ist ein Sonntag, um 12 Uhr geht es los. Wir treffen uns vor dem Bürgerhaus Stollwerk in der Kölner Südstadt. Die Geigos brauchen unsere Stimme, deshalb marschieren wir angesichts des Weltgeigotags am 1. Februar. Komm vorbei und marschier mit deinem Geigo mit. Besuch uns auch bei Facebook. Hello. I'm Bonnie Bentley with the Bonnie Bentley Project. You're about to hear one of my newly released singles called The Truth, and you're listening to Radio Marabu. But I can't see you tomorrow. You can't see me tomorrow. Oh, whoa.

Marabu. Albrecht Mayer in der Klassik. Marabu Goes Classic. Die CD-Vorstellung der Woche. Albrecht Mayer, Vokalise. Am 4. November 2016 bei der Deutschen Grammophon erschienen. Er ist sicherlich der bekannteste deutsche Oboist zur Zeit, Albrecht Mayer. Anlässlich seiner letzten CD haben wir ihn interviewt. Nun erscheint Vokalise. Und für dieses Album hat Mayer seine persönlichen Lieblingsstücke aus Veröffentlichungen der letzten Jahre ausgewählt. Man sagt, dass die Oboe eine besondere Nähe zur menschlichen Stimme hat. Und dies ist für Albrecht Mayer alles andere als unwichtig. In jungen Jahren war er Mitglied des Bamberger Domchors. Und obgleich er sich gegen eine Gesangskarriere entschied, hat er seine Lust am Singen doch nie vergessen und sie mit in seine Solistenkarriere hineingetragen. Wenn er sein Instrument erklingen lässt, verwandelt sich die Oboe in eine Art unwiderstehliche Vox Humana. Er lässt sie singen. Der gesangliche Charakter der Oboe ist für Albrecht Mayer nicht unwichtig. Und so hält er immer nach Repertoire Ausschau, das die kantablen Schönheiten seines Instruments zeigt. Und wenn er einen Komponisten liebt und keine Opernliteratur bei diesem findet, hilft er sich mit Neuarrangements und Transkriptionen. So hat Albrecht Mayer 4 Musik, die ursprünglich nicht für sein Instrument direkt komponiert wurde, für Oboe umgesetzt. Und Vokalise enthält einige dieser Aufnahmen. Auf Vokalise begegnen wir Komponisten wie Händel, Ravel, Schumann, Vivaldi, Fauré, neben Mozart, Bach, Debussy oder Humperdinck. In diesen Stücken treten die sanglichen Eigenschaften der Oboe vielleicht besonders hervor. Das musikalische Spektrum reicht von virtuosen Arien des Barock bis hin zu charmanten französischen Chansons. Wir treffen auf diesem Album zudem auf teils höchst prominente Gastmusiker. Markus Becker am Klavier, Jakob Haufer an der Violine, Claudia Bardo auf dem Dirigentenpult oder auch die englischen King Singers. Albrecht Mayer kann einfach nur begeistern. Er ist nicht nur ein glänzender Solist, er strahlt auch eine dermaßen menschliche Wärme aus, ist so natürlich und normal, dass ihm die Herzen der Zuhörer und Zuschauer nur so zufliegen. Und genauso fesselnd und charmant ist auch diese neue CD, die wir den Marabu-Hörern heute ans Herz legen möchten. Wir hören aus Vokalise zum Abschluss von Gabriel Fauré. Die Pavane Opus 50. Thank you. Das ist Radio Marabu. Neben den Hits der alternativen Szene gönnen wir uns ja immer besondere Musik. Und da gibt es ein wunderbares Instrumentalstück, was der eine oder andere bei uns bereits schon mal gehört hat. Das ist von einem Künstler aus Berlin, Redward von Dürrenberg. Der ist jetzt am Telefon. Hallo. Hallo Marcel. Ich muss dich einfach mal bitten, erkläre sich zu diesem Titel. Zu welchem Genre ist das zuzuordnen? Das ist eine sehr gute Frage. Weißt du, ich habe einfach angefangen, das Stück zu machen, und immer wenn ich so dachte, ach, das wäre jetzt schön, dann hänge ich das noch dran, vielleicht noch ein bisschen Big Band und vielleicht noch ein bisschen Electronica und eigentlich so ein richtiges Pop- und Rock-Schlagzeug passt auch noch, und so ging das immer weiter, bis es dann mir so richtig gut gefallen hat. Ich glaube, so ein bisschen so ein Barockchor ist auch noch reingerutscht, also ja, das ging einfach immer weiter. Ich kann es auch nicht so ganz einordnen, es ist auch schon ganz verrückt, es gefällt irgendwie auch Jazzern und das gefällt Leuten, die Popmusik mögen. Also irgendwie scheint da jeder ein bisschen was drin zu finden. Ich habe zwischenzeitlich an Bert Kempfert gedacht, ich habe auch mal an Filmmusiken gedacht. Wie lange hast du an dem Stück gearbeitet? Oh, ich habe mir schon fast gedacht, dass die Frage kommt, und da kann ich dir verraten, bei meinen Stücken ist das so, das ist meistens irgendwie eine Idee, und die ich dann schon viele Jahre vorher habe, und dann, wenn es Zeit ist, wieder ein neues Stück zu machen, dann überlege ich, okay, welches könnte ich nehmen, und dann habe ich eben diese Idee genommen. Und dann tüftel ich doch recht lange dran rum. Also das ging ehrlich gesagt so ein ganzes Jahr, weil ich dann immer so ein bisschen was dran baue. Ich arbeite dann auch an anderen Stücken, und für mich ist das eine gute Arbeitsweise, weil ich dann so ein bisschen in das Stück rein, also richtig lebe mit dem Stück und merke dann auch so über die Zeit, was ich noch verbessern kann. Und erst wenn ich so richtig happy mit dem Stück bin, dann ist es fertig. Mit welcher Musik bist du groß geworden? Welche Musik hat dich sozialisiert? Welche Musik gefällt dir persönlich? Also groß geworden, ganz verrückt, also bin ich mit der Radiomusik einfach, das lief bei uns praktisch den ganzen Tag. Ich habe mal überlegt, so klassische Musik, da bin ich eigentlich recht spät dazu gekommen. Bei uns lief eigentlich nur so Barockmusik, so brandenburgerische Konzerte und so, mit der Klassik konnte ich nichts anfangen. Aber so später habe ich dann so Debussy und Ravel entdeckt, und dann, ah, das war eine tolle Sache. Und natürlich Filmmusik, gell? Das war ganz wichtig für mich. Und natürlich dann Heavy Metal haben wir gespielt hier. Heavy Metal Band, Pop Band habe ich gespielt. Ich habe eigentlich so fast nichts ausgelassen. Bisschen Jazz, alles Mögliche. Dann elektronische Musik, Ambient Electronica. Mich interessiert eigentlich alles. Deinen aktuellen Titel spielen wir gleich. Aber mal eine kleine Frage für das Jahr 2017. Was können wir von dir noch erwarten? Ja, ich mische gerade das nächste Stück ab. Macht total Spaß. Und ich denke, dass das wird anders sein als das, aber ich hoffe, dass man erkennen kann, dass es von mir kommt. Dann spielen wir jetzt Be Water, und ich habe natürlich noch die Frage, dein Verhältnis zu Wasser? Sehr gut. Wenn du willst, das ist ein bisschen eine längere Geschichte, warum das Stück überhaupt so heißt. Also da gibt es noch eine Geschichte dazu. Na dann, es gibt eine längere Version. Diese Version, die du wahrscheinlich spielst, die ist so ungefähr 5-6 Minuten lang. Es gibt auch eine Version, die, das ist eigentlich die Urversion, die geht fast 10 Minuten lang. Und das ist die Version, die, wo ich dann auch richtig happy mit war. Und da kommt noch ein recht langer Zwischenteil, und da kommt jemand, der sagte mal, Be Water, my friend. Und das ist kein anderer als der Bruce Lee. Auch so jemand, der so einen gewissen Einfluss auf mich hat, und ich finde diese Geschichte ziemlich gut, was er damit ausdrücken will, gell? Sei formlos, gell, also nimm keine Form an, passt vielleicht auch zu dem Stück, weil da ja nur so viele Formen drin sind, gell, habe ich vielleicht auch so ein bisschen da versucht mit reinzubringen, und der kommt da drin vor, aber nicht in der Radioversion, die wir wahrscheinlich jetzt hören. Die hören wir, Redward von Dürrenberg, hier ist Be Water.